32. Kapitel. Effi stand am anderen Ende des Zimmers, als Anni hereinkam. Anni! Aber Anni blieb an der Tür stehen. Effi ging zu ihr und küsste sie. Anni, mein süßes Kind, wie freue ich mich! Sie nahm sie an der Hand und führte sie zum Sofa. Anni wollte sich nicht setzen. Jetzt gehst du in die Schule. Ich denke mir, du bist immer die Beste. Das ist gut. Worin bist du denn am besten? Ich weiß es nicht. Das weißt du nicht? Worin hast du die beste Zensur? In Religion. Das ist schön. Und was macht Johanna? Sie steht unten vor dem Haus und wartet auf mich. Ich möchte sie nicht gern warten lassen. Du denkst an die anderen. Darüber muss ich mich freuen. Und Rollo? Papa sagt, er wird faul. Er liegt immer in der Sonne. So war er schon immer. Und wirst du mich jetzt öfter besuchen? Gern, wenn ich darf. Wir können im Park spazieren gehen. Gern, wenn ich darf. Oder wir gehen Eis essen, Ananas oder Vanille. Gern, wenn ich darf. Und bei diesem dritten Wenn ich darf, sprang Effi auf und klingelte. Roswitha kam herein. Roswitha, bring sie bitte nach unten. Anni, es ist Zeit. Johanna wartet unten. Grüße sie von mir. Und nun gingen Roswitha und Anna hinaus. Sobald sie hinaus waren, fing Effi an zu lachen. Das ist also ein Wiedersehen. Sie öffnete die Fenster und ging im Zimmer herum. Dann fand sie die Bibel, legte sie auf den Tischrand und kniete sich hin. O du Gott im Himmel, ich will meine Schuld nicht kleiner machen, aber das ist zu viel. Das bist nicht du, Gott. Das ist er, nur er. Ich habe mich immer klein neben ihm gefühlt, aber jetzt weiß ich, dass er es ist. Er ist klein. Und darum ist er so hart. Ich hasse euch, auch mein eigenes Kind. Ehre, Ehre, Ehre. Und dann hat er den armen Mann totgeschossen, den ich nie geliebt habe. Dummheit war das alles. Und dann Blut und Mord. Und ich schuld. Dann darf das Kind zu mir, weil ihn die Ministerin darum bittet. Aber es soll wie ein Papagei nur eins sagen, wenn ich darf. Noch muss ich leben, aber es dauert nicht mehr lange. Als Roswitha wiederkam, lag Effi auf dem Boden. Rumschüttel kam sofort. Es sieht nicht gut aus, sagte er. Die Nerven, sie muss fort. Andere Luft, andere Menschen.